die Nacht noch über dem Land und hält die Zukunft verborgen. Ein Maler wirft auf das dunkle Gewand, ein Maler grüßt uns der Morgen. Unsere Stunde wieder kommen und Deutschland ersteht wieder neu. Heimat, wir haben deinen Ruf vernommen, Heimat, wir bleiben dir treu. Hockt auf so mancher armiges Land, der da verlumpt und verdorben. Lass sie vergammeln in Schimpf und Schand, wir sind vom Schicksal geboren. Unsere Stunde, die wird kommen, und Deutschland ersteht wieder neu. Heimat, wir haben deinen Ruf vernommen, Heimat, wir bleiben dir treu. Reichen zum Schwure wir uns die Hand, dass wir nicht hadern noch wanken. Einig im Stolz auf das Vaterland gelten ihm alle Gedanken. Unsere Stunde, die wird kommen, und Deutschland ersteht wieder neu. Heimat, wir haben deinen Ruf vernommen, Heimat, wir bleiben dir treu. Unsere Stunde, die wird kommen, und Deutschland ersteht wieder neu. Heimat, wir haben deinen Ruf vernommen, Heimat, wir bleiben dir treu.